bei Körperproblemen, der Podcast. Herzlich willkommen zum Zwei-Körper-Problem-Podcast, zur allerersten Folge. Und ich habe hier neben mir sitzen den... Markus. Hi. Den Markus. Mein Name ist Sven und wir möchten einen Podcast machen, und zwar zu dem Thema, ganz grob gesagt, zum Thema Gesundheit. Wo führt uns die Gesundheit hin? Wo führen uns neue Technologien hin? Werden wir für immer leben? Werden wir uns irgendwann in die Matrix hochladen? Solche einfachen und vielleicht auch komplizierten Fragen möchten wir in diesem Thema, in diesem Podcast behandeln. Und ja, in dieser ersten Folge, glaube ich, geht es einfach darum, dass wir uns ein bisschen vorstellen, das Thema so ein bisschen umreißen, kann man vielleicht sagen, ein bisschen näher definieren und einfach mal versuchen, eine Vision zu entwickeln, was wir eigentlich mit diesem Podcast machen wollen und was uns so bewegt, das ganze Thema überhaupt zu behandeln und wie wir das Ganze vorhaben. Und ich glaube, am wichtigsten wäre erstmal, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Und ich würde, glaube ich, einfach dich, Markus, bitten, einfach mal dich kurz vorzustellen. Ja, danke Sven, das mache ich gerne. Genau, mein Name ist Markus, ich bin noch 33 Jahre alt und bin eigentlich gelernter Krankenpfleger. Hab dann auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet, genau, und habe mir dann irgendwann gedacht, es könnte noch beruflich für mich weitergehen und habe mich dann dazu entschieden, noch studieren zu gehen und habe dann meinen Bachelor in Pflege- und Gesundheitsmanagement gemacht und bin gerade in den letzten Zügen von meinem Masterstudium. Da geht es um alternde Gesellschaften, also eher soziologisch geprägt. Ja, und das, daher habe ich eigentlich, ich sag mal, über meine berufliche Laufbahn so diesen gesundheitlichen Background und kann da wahrscheinlich auch über gesundheitliche Themen ausführlich sprechen. Genau wie du natürlich auch. Und neben dem beruflichen Werdegang kann ich von mir sagen, aber ich glaube, das trifft auf uns beide zu, dass einfach so ein generelles Grundinteresse an... ja, an technologischen Entwicklungen da ist, aber auch einfach so an so Gedankenszenarien, wo geht es mit der Gesellschaft hin, wo geht es mit der Menschheit hin und welche Technologie bringt uns wohin und wie sehr Science-Fiction ist, Szenario XY oder halt auch nicht und so. Und das hängt, wie du eben quasi schon gesagt hast, mehr oder weniger fast immer auch direkt oder indirekt mit der Gesundheit zusammen. Ne? Mhm. Und genau, das finde ich ziemlich faszinierend und wenn ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern darf. Immer. Wir machen das schon seit vielen Monaten, dass wir uns privat auf ein kühles Glas Wasser treffen auf jeden und Fall. Über diese Themen sprechen. Genau. Ja, aber ich schweife jetzt schon ab. Ja, gut. So viel zu meiner Vorstellung. Um es kurz zu machen, Markus, 33 Jahre, Krankenpfleger, Punkt. Sehr gut, ich schneide das dann einfach raus und werde nur diese 3 Sekunden einfügen. Aber mein lieber Sven... Erzähl mir doch was von dir. Von mir? Okay, gut, gerne. Man muss ja sagen, wir teilen einen ähnlichen Hintergrund. Ich habe auch längere Zeit in der Pflege gearbeitet, habe in der Intensivpflege gearbeitet. Ich glaube, jetzt muss ich echt mal überlegen. Ich sage jetzt mal 10 Jahre, aber dann halt eben irgendwie Studium, 5 Jahre Studium muss man dazu rechnen, irgendwie teils dann so. Aber da ist man natürlich auch schon sehr intensiv mit Technik grundsätzlich in Verbindung in diesem Arbeitsfeld. Und dann habe ich auch Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert, was mich dann weiterführte zu dem Thema Public Health. Ich habe dann den Public Health Master gemacht und bin dann halt irgendwie schon über die Bachelorarbeit damals, was jetzt auch schon 7 Jahre, 8 Jahre her ist. Oh Gott. Wo ich schon irgendwie, was haben wir geschrieben? Qualität von Apps war das Thema. Das war heute auch noch ein ziemlich wichtiges und interessantes Thema. Aber das hat mich so ein bisschen dahin geführt und wie du schon gerade gesagt hast, Markus, also das Philosophieren über, also natürlich fachlich gänzlich philosophisch fern, sondern in unserem nerdigen Verständnis so ein bisschen philosophieren. Das haben wir halt viel gemacht und das finde ich halt auch sehr interessant. Und wenn man sich, letztendlich ist es so, wenn man sich alle Technologienbücher zum Thema künstliche Intelligenz oder was auch immer anschaut, dann sind Szenarien, Möglichkeiten ein ganz elementares Mittel, um sich irgendwie die Zukunft so zurechtzubauen und schauen, wo es hingeht. Ne? Klar, wenn man sich halt bestimmte Vorausschauen anguckt, es gibt Sachen, die kann man sehr gut vorhersagen. Ne? Also die nächsten 5-10 Jahre kann man in vielen Teilen sehr gut vorhersagen. Und manche Sachen eben auch nicht. Und da sind die Szenarien immer ganz interessant. Und das möchten wir auch wahrscheinlich so ein bisschen auch in diesem Podcast ausleben. Wobei es nicht nur auf Szenarien basieren soll. Aber da kommen wir vielleicht später noch zu. Jetzt würde ich dich aber nochmal fragen, Markus, sag mal, du hast ja gesagt, dass du schon irgendwie beruflich halt irgendwie eine Pflegeaufgabe hattest im Gesundheitswesen. Hast du denn auch, professionellen Hintergrund auch, was Technologien und Gesundheit irgendwie anbelangt? Ja, gut, dass du fragst. war spontan. Ja, ja, genau, den habe ich. Ich habe zuletzt erstmal als Hilfskraft habe ich zuletzt in einem Projekt gearbeitet. Da ging es darum, dass wir ein Serious Game entwickeln. Für die, die es vielleicht nicht wissen, ein Serious Game ist im Prinzip ein Videospiel, mit dem etwas, ein seriöser Inhalt vermittelt werden soll, von dem quasi derjenige, der es spielt, noch was lernen kann. Und bei uns ging es konkret darum, ein Serious Game zu entwickeln, wo quasi dann digital ein Einblick in den Pflegealltag gegeben wird und man kann sich da als Spielcharakter halt mehr oder weniger frei bewegen und da schon mal erste Eindrücke aus dem Pflegealltag sammeln. Und das ist deshalb cool, weil es wie jede andere digitale Simulation halt auch in einem geschützten Raum stattfindet. Das heißt, man kann sich wirklich ausprobieren, man kann, man darf, man soll sogar Fehler machen, um einfach die Konsequenz von Fehlern schon mal digital zu erleben, sodass man die im echten Leben nicht mehr machen muss. Das heißt, im echten Leben weiß man, das so und so geht es wahrscheinlich nach hinten los, habe ich schon mal probiert, in der Simulation, mache ich besser nicht. So, ne? Genau. Okay. Genau, und das war natürlich total spannend, hatte natürlich auch alle Elemente von einer, ich sag mal, normalen Projektarbeit, sprich verschiedene Partner, die man koordinieren muss und so weiter. Und war natürlich letztendlich auch sehr technisch, weil es natürlich als Videospiel irgendwie dann eine technische Umsetzung ist. Genau. Das mache ich aber nicht mehr, weil ich vor kurzem quasi das Projekt gewechselt habe und im Moment beschäftige ich mich hauptsächlich damit, wie man mit modernen digitalen Medien die Lehre verbessern kann. Mhm. Das kennt man vielleicht auch unter dem Stichwort E-Learning. Das ist im Moment ein großes Thema. Da gibt es halt auch Möglichkeiten noch und nöcher, wie man durch digitale Medien Seminare ergänzen kann, sag ich mal. Genau. Viel mehr muss ich, glaube ich, nicht zu sagen. Vielleicht machen wir mal irgendwann eine Folge draus oder was, aber das ist so mein Background, was vielleicht auch berufliche Kontakte zu Gesundheit und Technik angeht. Mhm. Genau. Wie ist es bei dir? Bei mir ging das Thema los in der Bachelorarbeit, wie gesagt. Das hat mich irgendwie, ich habe gesucht nach einem Thema, was wirklich mich, wirklich, was, wofür ich brennen kann oder was ich einfach total cool finde. Und ich wollte halt nicht so ein Standardthema machen. Irgendwie hört es vielleicht doof an, aber ja. Und dann lag, ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwann auf der Couch oder im Bett lag und so. Und dann kam es, das war irgendwie so ein paar Jahre nachdem das erste iPhone da rauskam und dann war klar, ne, yo, das muss irgendwie App sein und dann ging das los mit der Bachelorarbeit und dann fing es eigentlich an nach dem Studium direkt, nach dem Master, dass ich in einem Projekt gearbeitet habe, wo es um eine App ging, die wir entwickelt haben zum Thema Schmerzmanagement in der ambulanten Versorgung, wo es halt eigentlich ging, ne, Ärzte und Schmerzpatienten zu vernetzen und dann Schmerzen zu dokumentieren. So, und das war halt die erste Entwicklungsstudie und das hat sich dann weitergezogen. Jetzt bin ich gerade in einem Projekt, wo es um den Bereich Demenz geht. Demenz und herausforderndes Verhalten. Auch in der ambulanten Versorgung, also eigentlich ja in der Häuslichkeit, muss man sagen. Nicht ambulant, sondern in der Häuslichkeit. Und das ist halt nochmal ein ganz anderes Feld. Deswegen ist es halt sehr spannend, halt in Anführungsstrichen verschiedene Krankheiten durchzugehen, ne? Die man dann eben mit Technologien so unterstützen kann und weil die alle halt natürlich so ihr eigenes, ganz eigenes oder ihr eigenes Leben haben, kann man vielleicht sagen. Genau, und das hat mich so dazu geführt und jetzt, das ist jetzt schon seit 5 Jahren, glaube ich, oder so. Mhm. Ja, genau, kann man so sagen und das hat mich eigentlich dahin geführt. Genau. Ja. Ja. Das ist eigentlich so, dass es ist ja schon immer interessant, so wie man eigentlich dazu gekommen ist, finde ich immer. Ne? Wenn man dann halt so weiter in diese Historie guckt, wenn wir da alles drauf eingehen würden, würden wir wahrscheinlich 3 Stunden reden. Aber ich glaube, es ist wichtiger, erstmal zu sagen, warum du eigentlich hier bist. Ja, absolut, absolut. Ich sehe mich ja selber auch eher als Gast. Oder wie soll ich sagen, in meinen Augen bist du ja der Chef. Das aber vielleicht, das denke ich mir. ja, vielleicht erläuterst du das besser mal. Ich meine, da geht es letztendlich schon ein bisschen um das Konzept vom Podcast letztendlich. Okay. Ne? Vielleicht erzählst du mal lieber was dazu, wie ist generell die Grundidee vom Podcast? Mhm. Warum bin ich hier? Mhm. Und wie soll es vielleicht auch weitergehen von wegen Besetzung und so? Ne? Also was für Ideen hast du da noch? Okay, also finde ich eine gute Idee. Also grundsätzlich höre ich einfach sehr gerne Podcasts so. Das ist vielleicht Ursprung, seit vielen Jahren, irgendwie beim Joggen, beim Einschlafen, beim Reisen, wie auch immer. Und da gibt es echt einige, die ich halt regelmäßig höre. Das sind in der Tat auch ganz einfach Radiosendungen, muss man sagen. Aber auch wirklich, wo Podcaster sich hinsetzen und über ihr Thema einfach erzählen. Und mich hat das immer fasziniert und höre das und habe auch schon vor Jahren schon echt immer gedacht, oh cool, ne? Finde ich ja toll. Und dazu müsste man eigentlich was auch zu Technologien und Gesundheit machen. Und naja, wie das dann immer so ist, ne? Dann verliert man das im Auge und so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, hey, das ist es, ne? Weil ich dann auch so international geguckt habe, was gibt's dazu? Naja, und dann soll es eigentlich um das Thema gehen, Technologien und Gesundheit, wobei das natürlich jetzt auch so ein relativ, ja, halt sehr allgemein gehaltenes oder eine sehr allgemein gehaltene Überschrift ist, aber ich denke, es geht primär darum, wie verändert sich die Gesundheit im Zusammenhang mit wachsendem Wissen, wachsender Technologie, insbesondere natürlich Aspekte der Digitalisierung. So, klar. Das ist das Hauptthema. Dieses Wort Technik oder Technologie, das ist immer so ein System, sagen auch immer alle. Ne? Wir entwickeln ein System. Jo, genau, solche Sachen. Ne? So, aber es soll natürlich, das war so mein Gedanke, es soll jetzt nicht darum gehen, nur in Anführungsstrichen zu sagen, okay, ich nehme jetzt die App und mache jetzt da verarzte Krankheit XY damit, sondern es soll schon viel um einen breiter gedachten Zusammenhang gehen. Ne? Also, keine Ahnung, klar, Digitalisierung, Apps und so, e-Health, das sind die Themen, die da natürlich sehr präsent sind, aber es soll natürlich auch um das gehen, was du gerade gesagt hast, ne? Also Lehre, wie verändert sich Lehre zum Beispiel, was hat das für einen Einfluss, ne? Bildung, ganz essentieller Teil von Gesundheit. Wie verändert sich das, ne? Und da ist natürlich jetzt auch für mich nicht das so sehr begrenzt auf das Gesundheitswesen an sich, sondern wirklich um Bildung, wie verändert Bildung Kinder in der Jugend, im Kindergarten, in der Schule, wie auch immer. Solche Themen würde ich eben auch behandeln, ne? Aber das ist wirklich, die Grenzen sind, ja, es ist schon sehr umfassend, würde ich sagen, ne? Also ich glaube, der Podcast soll auch selber dazu dienen, das für mich zu finden, weil ich nicht so gerne, ich möchte jetzt nicht sagen, nur das soll es sein, sehr fokussiert, weil ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel um künstliche Intelligenz auseinandersetzt, was halt eins der absoluten Megatrends ist im Gesundheitswesen. Weltweit, also nicht genau. Im Gesundheitswesen. Ja, ne? Genau. Generell. Richtig, absolut. Ja. Da kommt man nicht drum rum, sage ich jetzt mal, oder würde ich nicht drum herum kommen, auch eine wirkliche Grundlagensendung zu machen, ne? Also eine Folge, ne? Wo man 1-2 Folgen lang erstmal überhaupt klar kriegt, über was spricht man eigentlich. Ja. Was ist das eigentlich hier, ne? Weil, ja, ne? Und das geht halt bei vielen Themen so, ne? Viele Grundlagenthemen, ne? So Blockchain, was auch immer. Diese ganzen Themen sind so in ihrem Grundverständnis erstmal klar zu kriegen, bevor man sich überhaupt damit auseinandersetzt, was macht das mit der Gesundheit. Ja. Oder wie werden sie im Gesundheitswesen eingesetzt. Ja. So. Genau, ich wollte auch gerade schon sagen, wenn wir uns privat unterhalten, dann geht es ja auch nicht nur um Gesundheitsthemen, sondern ich finde, wir haben auch sehr angeregte Diskussionen über, ich sag mal, für uns fachfremde Themen. Ja. Aber das ist ja auch spannend. Ne? Also ich finde es auch immer cool, wenn man da einfach mal sich Gedanken über Dinge macht, gerade vielleicht auch, wenn sie fachfremd sind. Ich meine, wir reden auch wirklich oft über alles Mögliche, ne? Über die Entwicklung, technische Entwicklung der Welt. Wir reden viel über alles, was Elon Musk zum Beispiel macht oder was. Ne? Oder wird die Menschheit irgendwie die Erde mal verlassen und so, solche Sachen. Genau, und das habe ich auch mal sehr genossen. Wird das denn dann zum Beispiel auch Platz in unserem, wie auch immer, Podcast haben? Ja, schon. Also ich glaube, die Zusammenhänge sind ja so eng, auch wenn man es vielleicht irgendwie nicht so ganz auf den ersten Blick so denkt. Das Thema künstliche Intelligenz hängt mit ganz vielen Grundlagenentwicklungen zusammen. Ne? So, ja. Keine Ahnung, keine Daten, ne? Hast du keine künstliche Intelligenz, die du anwenden kannst, ne? So, also es hört sich platt an, aber die Verknüpfung von diesen Grundlagenthemen sind häufig sehr, sehr eng. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, extrem interessant und wichtig, auch diese Verknüpfung, auch wenn ich sie nicht alle verstehe und wer tut das schon, ne? Aber diese Entwicklung auch zu versuchen aufzuzeigen. Klar, jetzt würde ich wahrscheinlich keine Sendung machen über Raumfahrt oder so, ne? Wobei natürlich auch da Zusammenhänge da sind, klar. Ja. Ne? Wenn man sich über autonomes Fahren unterhält, dann ist ganz klar, dass eine generelle Motivation ist von autonomem Fahren, Unfälle zu reduzieren. Ne? So, das ist vollkommen klar. Deswegen, ne, ein Unfall ist nun mal ein wichtiger Aspekt von Gesundheit. Es sterben viele Menschen im Straßenverkehr weltweit. Das wäre ein Thema, was absolut hier Raum findet. Ne? Ich würde schon immer versuchen, den Fokus darauf zu legen. Aber um es abzuschließen, ganz klar, es soll Grundlagensendungen geben, Grund- oder Folgen, besser gesagt, es soll Folgen geben, die sich mit in Anführungsstrichen einfachen Dingen auseinandersetzen, wie, keine Ahnung, wie halt Apps bei bestimmten Themen, Krankheiten eingesetzt werden, was auch immer. Ja, aber es soll schon ein sehr weiterer Fokus sein, so würde ich sagen. Ja. Ja. Das war jetzt sehr thematisch inhaltlich interessant. Das finde ich auch gut. Was noch offen ist für mich zumindest, vielleicht auch für den Zuhörer, was mache ich hier, beziehungsweise wirst du immer alleine sprechen, werden wir immer zu zweit sprechen, wie ist da deine Idee, dein Konzept? Guter Punkt. Also ich glaube, dass es, also ich habe die Vorstellung, das alleine zu machen, war mir ein bisschen lahm, so. Also hört sich vielleicht doof an, aber ich habe dann gedacht, okay, alleine finde ich es nicht cool und da wir eh halt sehr viel über die Themen sprechen und auch inhaltlich eine hohe Überschneidung haben, war es klar, dass das irgendwie sehr nahe liegt, dich zu fragen. So, ne? Und für mich war es so, das Wort Sidekick war immer so ein Thema, ne? was ich gesucht habe. Ich sagte, ja, wie ist es denn? Ah ja, Sidekick. Ne? Das war bei Harald Schmidt oder so, war das früher auch mal so. Ne? Ich muss da was ganz anderes denken. Früher als Kind, wenn man Superhelden gespielt hat, dann wollte jeder Batman sein. Niemand wollte Robin sein. Und jetzt bin ich Robin. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen. So schnell kann es gehen. Ja, ist richtig. Du hast schon recht. Aber letztendlich, ja, es ist ja so. Keine Ahnung, ich würde jetzt so eine Folge so gestalten, dass ich schon prinzipiell es immer gut finde, wenn jemand dabei ist. Ne? Mhm. Also irgendwie ein Fachgast oder so. Oder in dem Fall bei dir, wo man halt einfach sagt, okay, man diskutiert jetzt das Thema XY aus oder er nimmt sich ein spezielles Thema aus im Gesundheitswesen, was jetzt halt gerade interessant ist. Und ich würde schon eher versuchen, immer Fachgäste einzuladen. Also mit Leuten aus dem Netzwerk, mit denen man sprechen kann. Ne? Weil es ist ja auch so eine Art von, ja, es gibt halt viele Leute, die sich damit beruflich auseinandersetzen und mit denen sich zu unterhalten, ist dann da eben, wäre für mich halt schon sehr interessant, ja. Dann klar. Ja, ja. So. Super. Aber das heißt, es dürfen auch mehr als zwei sein? Ja, auf jeden Fall. Also, das kommt halt ganz drauf an. Ich glaube, ab einer gewissen Menge wird es einfach nicht mehr so feasible. Ich denke mal, man muss so, wenn man ein, zwei Leute hat oder insgesamt vielleicht drei, das ist dann auch gut. Ne? So. Aber warum nicht? Ne? Das kann man auch immer. Genau. Ja, klar, wird die Erfahrung zeigen. Mhm. Wie gut das ist. Und ich lade mich dann sowieso nur zu den Themen selber ein, ob ich Bock habe. Genau. Das ist klar. was ist deine Idee dazu? Wer soll sich den ganzen Kram anhören? Puh. Also wen möchtest du mit diesem Podcast erreichen? Das ist eine gute Frage. Nein, also ich glaube schon, dass es viele Leute sind, die sich halt beruflich mit dem Thema beschäftigen, weil die auch... ich finde, das ist ein Thema, was einem auch sehr privat umtreibt. Und ich glaube, diejenigen, die sich damit beschäftigen, auch das sehr auch privat sehr interessant finden, viele zumindest. Und ich glaube, dass es sehr viel auf die Leute geht, die halt eben sich beruflich auch damit auseinandersetzen, die halt, keine Ahnung, die Technologien entwickeln, die in den Settings arbeiten, im Gesundheitswesen, in der Forschung oder in Unternehmen. So, das ist eine unheimlich boomende Szene, wo es schon viele Leute gibt, die halt echt richtig interessante Sachen machen. Und ich glaube, das ist so eine Zielgruppe, die ich da sehr interessant finde und auch, ja, auch ein, wo ich so einen Podcast eben auch als Medium sehe, um sich auszutauschen. Ne? So. Mhm. Aber ich glaube, es gibt halt vielleicht auch, könnte man jetzt das Wort Nerd in den Mund nehmen, weiß ich gar nicht. Andere Nerds, die sich so mit diesem Thema vielleicht auseinandersetzen. Ja, ich glaube schon. Aber primär sonst ist es, glaube ich, Leute, die in dieser Community sich bewegen. Genau, ja. Ja. Mhm. Wobei, ja, also klar, das macht total Sinn. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die sich nicht in der Community bewegen per se, aber die, genau wie wir ja eigentlich auch, einfach Spaß haben, über solche Sachen mal nachzudenken. Ne? Also ich meine, wir haben es jetzt schon mehrfach angedeutet, wir denken dann schnell auch über so größere Themen nach, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, hast du es ein paar Mal genannt, es gibt auch andere Themen, über die wir sprechen. Aber ich glaube, das sind so Themen, ich glaube, mittlerweile ist es fast schon populär, über solche Sachen auch mal einfach so privat nachzudenken. Mhm. Man muss nicht vom Fach sein, sind wir ja auch nicht. Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt über... Wir können nicht programmieren, wir haben keine Ahnung von Mathe und Physik. Ja. Wir sind auch nicht vom Fach und können uns da trotzdem drin verlieren. Genau, ich glaube, im besten Fall wirst du deine Zielgruppe und noch mehr Leute damit ansprechen können. Das, ja, das ist cool. Ja, ich glaube, das soll auch es soll ja keine Begrenzung sein. Es soll ja also nicht so ein Unternehmenskonzept sein, wo ich jetzt sage, das ist das ganz klar, was deine Ziele ist. Es soll ein freies Format sein, ja, auch. Ne? Was klar schon eine Kanalisierung hat auf das Thema. Mhm. Aber wo auch echt Raum ist für, ja, aber ich glaube, so wie wir es gerade besprochen haben, passt es schon ganz gut. Ja. Was ist denn, Sven, ja, was ist mit Markus, dem Namen? Der Name macht mich fertig. Gut, Markus. Ist das nicht, das kommt doch aus der Physik. Ja, das ist gut. Das ist ein guter... Du willst mich wahrscheinlich fragen, wo dieser schöne Name herkommt. Ne? Das, ja. Ja, Sven, wo kommt denn dieser schöne Name eigentlich her? Gute Frage, Markus. es ist so, also ich habe ja, ich glaube, man braucht halt, genauso wie du, so würde ich dich einschätzen, du brauchst halt was, wo du sagst, ja, das ist es so. Ne? Also nicht irgendwie, yo, ist ganz nice oder ist ganz nett, cool, irgendwie. Es muss halt richtig, richtig gut sein. Und ich, keine Ahnung, vielleicht sagen das dann auch irgendwie die Hörer oder wer auch immer. Ich habe halt gesucht nach einem Namen, der halt, wo ich sage, das ist richtig cool und der springt irgendwie so, das ist sofort ein Eyecatcher oder ein Earcatcher, wie auch immer, und das ist es so, ne? Und da habe ich irgendwie ein Buch gelesen, glaube ich, was war das nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, es war was von, genau, Michio Kaku, Die Physik der Zukunft, so heißt das Buch, glaube ich, genau. Und da ging es mich auch darum, viel um Einstein so und bla, und da ging es dann auch eben um Physik und um Raumfahrt, und da war eben dann halt auch das Zweikörperproblem das Thema. Ne? Beziehungsweise bin ich über einen Wikipedia-Artikel von Einstein eben darauf gekommen, weil ich das Buch gelesen habe, dann auf Wikipedia noch was nachgelesen habe und dann bin ich irgendwann immer weiter sozusagen, ne, auf dieses Thema gekommen. Genau. Ja, so kann man es eigentlich sagen, ne? Okay. Aber es kommt ursprünglich aus der Physik, oder? Ganz genau. Es kommt aus der Physik. Vielleicht kann man einmal sagen, was es genau eigentlich ist. Ich möchte, darf ich es versuchen? Auf jeden Fall. Ist es nicht, wird da nicht versucht zu erklären, wie sich zwei Körper zueinander bewegen oder verhalten, wenn man davon ausgehen könnte, dass sie keine, dass von außen kein Kräfteeinfluss irgendwie da herrscht? Also sprich, die beiden Körper in einem möglichst luftleeren Raum oder in einem leeren Raum verhalten sich zueinander. Sprich, über Gravitation werden die sich in irgendeine Bewegung versetzen und der eine beeinflusst den anderen mit seiner jeweiligen Gravitationskraft und daraus entsteht ein Zusammenspiel irgendwie. Mhm, genau, also absolut wunderbar wiedergegeben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wahrscheinlich hat er das jetzt vorliegen als Zettel. Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Aber ich habe einen Zettel vorliegen, beziehungsweise kann ich ja mal den Teil von Wikipedia vorlesen. In der Physik bezeichnet man als Zweikörperproblem die Aufgabe, die Bewegung zweier Körper zu berechnen, die ohne zusätzliche äußere Einflüsse nur miteinander wechselwirken. Und das war nämlich auch der Gedanke, als ich das gelesen habe, ich dachte, yo, weil du, wenn du einen Podcast machst, dann sitzt du in der Regel mit einem Menschen da. Ne? Ja. So, das heißt, du bist irgendwie zu zweit. Zwei Körperproblemen, das passt so. Mhm. Klar. So. Da kann ich dir empfehlen, mach keinen Podcast zu dritt, denn das Dreikörperproblem ist meines Wissens nach nicht lösbar. Jeder Physiker, der zuhört, kann mich gerne berichtigen. Sehr gut, okay. Aber ich glaube, wenn es ein Zuhörer lösen kann, dann sollte er sich nicht bei mir melden, sondern eher so im Nobelpreiskomitee oder so. Wahrscheinlich. Nee, aber das fand ich ja ganz cool, weil ich dann diesen Artikel da so überflogen habe, ne? Ich bin ja kein Physiker und so. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, ah, es gibt auch ein Dreikörperproblem. Das ist natürlich genial, weil man dann halt die Freiheit hat, auch mal zu sagen, yo, man date halt doch einen ein. Ne? Ja. Genau, aber so kam es zustande, ja. Ganz genau. Passend dazu, ich habe einen Kumpel, der ist Physiker. Mhm. Den habe ich letztens spät nachts angerufen. spät nachts auf einer Party nach dem ein oder anderen Erfrischungsgetränk habe ich ihn auf das Dreikörperproblem angesprochen und er fiel so aus allen Wolken. Markus, wie kommst du jetzt da drauf? Ne? Ja, gut, können wir ja bei Gelegenheit, können wir den guten Mann ja mal dazuladen, dann können wir uns was zum Dreikörperproblem erzählen. Absolut, immer gerne. Gut. Du, passend zum Dreikörperproblem fällt mir ein, ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic, fällt mir trotzdem dazu ein. Ich habe gerade ein unfassbar spannendes Buch gelesen von einem Mann, der gute Mann ist Chinese, der Name fällt mir da nicht ein. Selbst wenn der Name mir einfallen würde, ich könnte ihn nicht aussprechen. Aber okay. Das Buch ist großartig und heißt auf Deutsch Die drei Sonnen und auf Englisch nämlich Three Body Problem. Ah. Genau, und da geht es nämlich genau darum. Also sprich, das Dreikörperproblem spielt da eine riesengroße Rolle. Okay. Und gleichzeitig spielt da auch eine sehr große Rolle, was es für einen Impact auf die Menschheit hätte, wenn man den Erstkontakt zu außerirdischem Leben herstellen würde. Mhm. Super spannend. Möchte ich mich jetzt gar nicht drin verlieren. Könnte ich. Ich lasse es. genau, aber da komme ich noch auf eine Frage, denn wir sprechen natürlich auch privat super oft über genau solche Einflüsse, wenn wir irgendwas Interessantes gelesen haben, gesehen haben, gehört haben, wie auch immer. Findet sowas hier vielleicht auch Platz? Also kann ich hier auch mal vielleicht in einer anderen Folge dann ausschweifend einen Buchtipp geben oder ist das nicht so vorgesehen? Ja, schon. Also klar, weil, also ich meine, wir lesen beide gerne solche Bücher. Du bist eher so der Science-Fiction-Typ, was ich jetzt nicht so super viel lese, aber so die grundsätzlichen Bücher, über die wir uns da schon irgendwie häufig unterhalten haben, haben natürlich auch dann häufig was mit Gesundheit zu tun und würde ich schon sagen. Fände ich ganz spannend, weil ich finde auch ganz echt ganz cool, so Bücher mal zu besprechen, ne? So ja. Kurz vorzustellen. Das muss nicht sehr lange sein, aber ja. Zumindest so 10 Minuten, Viertelstunde, ja. Dass man dann halt bestimmte Bücher einfach vorstellt. Ne? Ich würde jetzt wahrscheinlich kein so Science-Fiction-Buch, wenn es halt einen guten Bezug hat schon, ja. Aber es gibt ja halt viele super interessante Fachbücher, die halt einfach ja, ja. Ne, in einer Taktzahl rauskommen im Moment, aber das finde ich schon interessant, ja, auf jeden Fall. Ja, was ich da irgendwie, also jetzt speziell bei Science Fiction, aber auch generell bei den Fachbüchern, die wir so in letzter Zeit gelesen haben, das waren ja bei uns beiden, ich sag mal inhaltlich mehr oder weniger immer dieselben Sachen, die wir da gelesen haben. Ich finde es halt deshalb spannend, über solche Bücher zu sprechen und da schließe ich Science Fiction auf jeden Fall mit ein, wenn die es schaffen, einen zum Nachdenken zu bringen. Ne? Und jetzt zum Beispiel, ich bringe es nochmal auf den Tisch, das Buch, von dem ich gerade schon erzählt habe, Die drei Sonnen, wie gesagt. Also alleine diese These, dass das einen riesen Impact für die Menschheit haben könnte, wenn man erst Kontakt zu außerirdischem Leben haben würde. Ja. Die These gibt es halt. Ne? Also die ist jetzt nicht im Science-Fiction-Buch erfunden worden, sondern es gibt eine Theorie zu. Die suche ich mal irgendwann raus, okay. Zu einer passenden Folge vielleicht. Aber ich finde es total geil, wenn Bücher das schaffen, einen zum Nachdenken anzuregen und dann vielleicht auch über übergeordnete Themen, über große Themen. Mhm. Und dann schließt sich ja oft auch der Kreis zu den Dingen, auf die wir vielleicht hier im Podcast hinaus wollen oder so. Ja, genau. Aber das hat uns zumindest privat oft umgetrieben, sag ich mal. Wenn wir irgendwie was gelesen haben und das, egal jetzt erstmal, ob es fiktiv war oder nicht, das kann einen einfach zum Denken anregen. Ne? Und mich hat es schon oft dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, boah, ist das jetzt wirklich nur Science-Fiction oder gibt es da schon was? Und dann habe ich nachrecherchiert, um zu gucken, wie ist eigentlich gerade der Stand und so. Ne? Und das ist halt auch mega spannend. Und dann kommt man ja auch vielleicht nochmal auf neue Themen, die man gar nicht so im Schirm hatte oder so. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Aber ich versuche schon wieder, dich von Science-Fiction zu überzeugen. Nein, ist ja richtig. Ne? Ich meine, klar, ich finde das ja auch total spannend. Ne? Also ich glaube, wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Ich lese dann eher so, ja, wie so, man sagt wahrscheinlich eher populärwissenschaftliche Bücher dazu, ne? Und du auch, aber du bist dann eher noch, dass du gerne auch Science Fiction liest. Ne? Ja. Ich finde das schon auch spannend. Ich kann dir aber auch gar nicht genau sagen, warum ich nicht so sehr da das lese. Ne? Aber ich glaube auch, also bei mir wird zum Beispiel, bei mir fing es an, sich nochmal anders mit dem Thema auseinanderzusetzen, als ich zum Beispiel von Ray Kurzweil, ne, Menschheit 2.0 gelesen habe, was mich. Ist der Google-Typ, ne? Genau. Ja. Genau, was mich halt sehr beeinflusst hat in dem, wie ich darüber denke, so über das Thema Gesundheit und Technologien, weil klar, er schreibt in dem Buch, was jetzt mittlerweile schon echt alt ist, ne, von 2005, viel über Zukunft und wie sich Rechnerkapazitäten entwickeln und so, ne? Ganz viele Zusammenhänge. Mhm. Aber und runtergebrochen beschreibt er ganz, ganz viele Sachen, die ganz sehr, also sehr direkt mit Gesundheit zusammenhängen, ne? Mhm. Auch mit, klar, künstliche Intelligenz ist immer das Thema schlechthin, aber auch mit Genen, alles was mit Genen zu tun hat, ne? Und mit Nanotechnologie, solchen Sachen. Und da ist es einfach so, das fand ich schon halt sehr spannend, was ich auch hier auf jeden Fall gerne besprechen würde zum Beispiel, ne? Weil es ein tolles Buch ist, was aber gar nicht so bei Google, ich weiß nicht, es ist nicht so mit so einem ganz tollen Hardcover und so, ne? Ja. Das ist so ein ganz einfaches Buch irgendwie so, aber so, ja. Das wäre zum Beispiel auch was, ja, finde ich gut. Ja. Aber wir sind schon wieder komplett in anderen Sphären unterwegs. Ich glaube, was wichtig ist, wäre nochmal zu sagen, wie wir so inhaltlich das aufbauen oder was da vielleicht so das Thema wäre, ne? Ja, auf jeden Fall. Erzähl gerne, was dir dazu einfällt. Ja, also ich glaube, so eine Folge würde ich halt eher so sehen, dass ich sage, okay, also haben wir ja schon mal drüber gesprochen, einen Fachexperten oder einen, der halt wirklich sehr intensiv an so einem bestimmten Thema ist, mit dem würde ich gerne diskutieren. Mhm. Ne, auch so gerne hören, was die für Projekte machen oder an was die arbeiten, forschen. Ne? Das wäre so eigentlich so primär das Ganze. Aber ich glaube auch, allein Unternehmen, die halt super interessante Sachen machen, ne? Die halt sich in diesem Bereich bewegen, die Technologien herstellen, finde ich extrem spannend, halt auch mit Leuten sich auszustatten. Cool. Ne? Ja, so, das ist schon, also muss nicht unbedingt nur wissenschaftlich sein. So, ja, ganz klar auch ne Unternehmen, die halt irgendwie richtig coole Sachen machen, fände ich auch super spannend, ganz klar. Ja, cool. Ja. Das wäre cool. Ja. Vielleicht verlierst du noch zwei, drei Worte darüber, wie man den ganzen Podcast überhaupt findet. Also wo kann man das finden, wo kann man was nachlesen? Gibt es eine Homepage? Gibt es irgendwie, bist du bei Social Media? Was weiß ich? Ja, ja, ist gut, ist ein gutes Thema. Also ich glaube, am Anfang habe ich mir jetzt so gedacht, okay, es wäre, glaube ich, ganz gut. Also Twitter ist so ein ganz wichtiges Medium natürlich und Facebook auch. Das wären so die beiden ersten Ankerpunkte, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es erstmal ausreichend. Ich denke aber auch, dass natürlich, keine Ahnung, Instagram und so, das kann man alles überlegen. Aber ich glaube, am Anfang ist erstmal Twitter, Facebook und halt eine Homepage. Ja. Wäre für mich das Wichtigste, gibt es eben auch schon registriert und auch hoffentlich dann online unter zweikörperproblem.de zum Beispiel. Mhm. Genau, bei Twitter auch zu finden. Das sind halt so die Standardmedien. So, ja. So würde ich sagen. Genau. Ja. Ja, gut. Ist ja tatsächlich Standard. Absolut. Ja, klar. Würde ich auch sagen. Ja. Scheiße, ich hatte gerade noch was. Genau. Wie regelmäßig willst du das überhaupt machen? Also wie regelmäßig soll eine neue Folge zum Beispiel rauskommen? Okay, das ist eine gute Frage. Ja, das ist echt eine gute Frage, weil ich so gedacht habe, natürlich brauchst du irgendwie, wie sagt man so schön, Content. Ne? Du brauchst halt regelmäßigen Content. Aber ich habe auch gedacht, natürlich ist es auch nicht unbedingt realistisch, jetzt jede Woche eine Folge zu produzieren. Das geht nicht. Ne? Ja, und ich denke mal, dass also einmal im Monat sollte schon sein, klar. Aber natürlich, wenn es geht, auch einfach mehr. Ne? Aber ich kann das nicht so ganz pauschal beantworten. Also unter einer Folge im Monat halt wäre es jetzt nicht unbedingt sinnvoll. So. Ja. Also viele Podcaster machen es ja wirklich wöchentlich oder zweiwöchentlich. Das halte ich auch für einen extrem guten Intervall, zweiwöchentlich so. Ja. Weil man muss auch sagen, bei der Anzahl an Podcasts, die es heutzutage gibt, ist es wirklich schwierig, halt auch dem zu folgen. Ne? Ja. Passend dazu, das muss ich vielleicht noch den Zuhörern sagen, ich selber höre gar keine Podcasts, ich habe überhaupt keine Ahnung von. Was ich lege das jetzt mal so aus, bestimmt total positiv ist, dass hier einer ist, der so ein bisschen die Regeln nicht kennt, sage ich mal. Also. Aber du hast es gerade selber angesprochen, das frage ich mich in dem Moment, gibt es sowas nicht vielleicht auch einfach schon? Also Podcasts, so wie du ihn jetzt planst, mit Thema Gesundheit und Technik, ich meine, ich höre überhaupt keine Podcasts und ich würde so auf Anhieb denken, das muss es doch schon geben. Populäre Themen ohne Ende. Ja, also es gibt, international gibt es relativ viele. Ja. Also ich habe auch einige, die ich relativ regelmäßig höre. Und für den deutschen Markt, muss ich aber sagen, gibt es den eHealth-Podcast. den ich auch regelmäßig höre, die sich auch im Prinzip natürlich mit dem Thema oder mit Themen auseinandersetzen, mit denen ich mich auch auseinandersetzen würde, die aber viel, glaube ich, so aus einer Informatiker-Sicht das Ganze betrachten, was einfach nicht so mein Hintergrund ist. Ne? Da habe ich dann auch in vielen Teilen nicht so... Das ist für mich beruflich extrem spannend, ne? Und grundsätzlich extrem spannend. Mhm. Aber und ich glaube auch, dass es da Überschneidungen geben könnte. Klar, ja. Ne? Ja. So, das lässt sich gar nicht vermeiden und soll es auch nicht. Ich denke mal, dass es wichtig ist, da, dass man das auch von verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Und ich glaube aber, dass die nicht so sehr jetzt zum Beispiel in den Blick nehmen würden, keine Ahnung, wie keine digitale Bildung. Ne? Mhm. Oder was macht Einfluss von Medien mit Kindern und Gesundheit, ne? Das werden die wahrscheinlich nicht so als ihr Thema primär in dem Podcast haben. Das würde ich aber auch hier eben sehr auch ganz klar mit aufnehmen wollen. Ja, also ich glaube, es ist eine andere Perspektive. Ja, aber es gibt international auf jeden Fall Podcasts, die auch richtig gut sind und die, ja, keine Ahnung, das Thema halt schon sehr intensiv auch bearbeiten. Aber in Deutschland habe ich so das Gefühl, das kann mich gerne jemand berichtigen, dass es da so keinen zu gibt, außer halt eben den als Podcast. So. Ja. So, genau. Ja, überraschend. Also für mich überraschend. Klar, ich habe jetzt nicht danach gesucht oder so, aber interessant zu hören, dass es da anscheinend zumindest in deutscher Sprache nur einen gibt bis jetzt. Aber gut für dich. Gut für mich, ganz genau, ganz genau. Ja, aber es kann ja immer sein. Ne? Ich habe da, man sucht dann eben, ne, viel rum und schaut, aber ich habe bis jetzt noch keinen gefunden. Ja. So, genau. Ja. Okay. Ja, du, ich könnte mich sofort mit dir in den einen oder anderen Inhalt vertiefen. Aber ich glaube, wir haben die meisten Sachen eigentlich für die erste Folge schon fast besprochen. Ne? Ich wollte gerade sagen, also irgendwie glaube ich, die grundlegenden Dinge sind besprochen worden. Jetzt würde es dann quasi mehr oder weniger an Inhalt gehen. Was mir noch wichtig ist, mir persönlich vor allem wichtig ist, wie seriös und wie locker muss das Ganze denn sein? Also du meinst jetzt, ja okay, ja, kann ich verstehen die Frage. Ich, ja, ich meine, wenn wir uns unterhalten, dann schweift das ja sehr gerne ab, aber... Natürlich immer seriös. Sehr seriös. Ne, ich denke, es in diesem Format würde ich schon sagen, es soll natürlich, klar, eine Grund... wie du es jetzt sagen willst, Seriosität mit dabei sein. Und es soll sehr fachlich auch gut sein, aber... Ich denke, es soll auch ein freies Format sein, wo man auch Szenarien, ne, bauen kann und wirklich auch jetzt, wir sind keine Philosophen, aber im Alltagsjargon philosophieren kann. Aber ich glaube, es ist, soll eher locker sein. Ja. Also ich würde nicht darauf jetzt Wert legen, dass es sehr, sehr fachlich, sehr seriös ist. Also ich habe mich ganz zu Beginn auch mal damit auseinandergesetzt, okay, ist das nicht einfach sowas wie Wissenschaftskommunikation oder so? Ne? Aber der Anspruch ist so hoch an Wissenschaftskommunikation, das kann und will ich auch so nicht leisten. Ne? Das ist viel, viel Arbeit. Aber ich denke mal, es wäre schon für mich auch wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel mit Themen bearbeitet, was ich, so also mein Fachthema, irgendwie Technologien und Demenz, da kann ich natürlich dann eher aus einem Schatz schöpfen, wo ich evidenzbasiert auch Sachen erzählen kann. Ne? Mhm. Aber bei bestimmten vielen Themen kann ich natürlich den globalen Kontext gut verstehen, aber eben nicht die aktuelle Evidenz zum Beispiel, ne? Weil ich sie einfach nicht kenne. Ja, aber so würde ich sagen, es soll ein lockeres Format sein und es soll auch nicht wie so ein steifer Kongressvortrag, man muss jetzt leider sagen, Wissenschaftler sind ja nicht unbedingt die allerhebsten häufig, aber nein, aber ich glaube, es soll eher ein lockeres Format sein. Ja. Genau, so würde ich sagen. Das finde ich persönlich natürlich auch sehr gut. Weil ich das... Ich habe irgendwie auch oft ein Problem damit, dass... aber das ist nur meine persönliche Meinung, dass da in diesem Punkt die Wissenschaft auch gerne Wert drauf legt, sehr, sehr seriös zu sein. Zu einem gewissen Grad natürlich zu Recht, das soll auch so sein. Aber zu einem gewissen anderen Grad, finde ich, kann es auch schnell abschreckend sein. Und man steht so über... Oder man hat den Eindruck, die Wissenschaft steht dann so über den Dingen und so. Und ich finde, das ist auch oft abschreckend. Mhm. Das macht dann nicht so viel Spaß zuzuhören, obwohl die Inhalte an sich halt mega spannend sind und uns alle betreffen. Mhm. Ja, deswegen finde ich persönlich das natürlich auch super, wenn du eine gewisse Lockerheit zulässt. Ja, es ist schwierig, das so in Worte zu packen. Ne? Ja, locker, was heißt das schon? Ja. Aber ich kann dich gut verstehen, weil Also ich habe auch immer, also wenn ich zum Beispiel einen Vortrag halte, ist es jetzt auch nicht so, als wenn ich da ein Feuerwerk abreiße und das ultra hip und lustig ist und trotzdem noch seriös, aber ich habe in der Wissenschaft ist das häufig so. Das sind natürlich viel faktenbasiert und methodisch orientierte Vorträge und was auch wichtig ist. Und ja. Aber klar, manchmal würde man sich wünschen, dass nicht, 2000 Wörter auf einer Folie stehen und ne? Klar, aber ich glaube, unterm Strich gesagt, ist es wichtig, dass es ein angenehmes Format hat, was auch natürlich gerne gehört werden sollte. Ja. So könnte man vielleicht sagen. Das ist doch wahrscheinlich die beste Aussage, die ganze. Sehr, sehr wertneutral. Ja, genau. Sehr geschickt formuliert. Okay, cool. Ich habe irgendwie das Gefühl, in der ersten Folge kann man vielleicht nicht viel mehr sagen. Das ist so, das Konzept wurde grob umrissen. Mhm. Ich glaube, wir sind schon oft mal abgeschweift. Das wird auch wahrscheinlich immer wieder passieren. Ich freue mich schon drauf. Wahrscheinlich, genau, glaube ich auch. Ich glaube, dann sagen wir an dieser Stelle auf Wiedersehen und oder auf Wiederhören, muss man in diesem Fall sagen. Ja. Und hoffen auf die nächste Folge und wünschen alles Gute.